Bist du ein guter Lenker? Dann kannst du dich wissen. Bist du ein lieber Hund? Ja, Guck mal vor, du bist schwul heute. Du kommst vor. Wenn ihr hier stehst, dann ist es warm.